Abschnitt 10 aus Die Blinde, Band 2 von Wilkie Collins, übersetzt von Emil Lehmann. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Resümee der Parlamentsverhandlungen. Oh, der willkommenen Unterbrechung. Nach der Aufregung, die wir durchgemacht hatten, waren wir alle einer Erholung, wie sie sich uns hier darbot, gleich bedürftig. Es war unter diesen Umständen ein wahrer Hochgenuss, in den gewöhnlichen Schlendrian des täglichen Lebens wieder hineingezwängt zu werden. Ich fragte, an wen der Brief gerichtet sei. Nugent antwortete, der Brief ist an mich und von Herrn Finch. Nachdem er den Brief gelesen hatte, wandte er sich zu Lucilla. »Ich habe Ihren Vater bitten lassen, sich hierher zu uns zu bemühen«, sagte er. »Herr Finch erwidert mir darauf, dass seine Pflichten ihn im Hause zurückhalten und dass er dafür halte, das Pfarrhaus sei ein geeigneterer Ort für die Diskussion von Familienangelegenheiten. Haben Sie etwas dagegen, nach Hause zurückzukehren, und wäre es Ihnen recht, mit Madame Pratolungo voranzugehen?« Lucillas leicht erregbarer Argwohn wurde augenblicklich wach. »Warum nicht mit Oskar?« fragte sie. »Ihr Vater«, erwiderte Nugent, »gibt mir in seinem Schreiben zu verstehen, dass er über die kurze Notiz, die ich ihm von unserer hier zu pflegenden Beratung gegeben habe, ein wenig verletzt ist. Ich dachte, Sie könnten, bevor Oskar und ich erscheinen, Ihren Vater mit uns aussöhnen, indem Sie ihm versichern, dass wir keine Missachtung seiner beabsichtigt haben. Glauben Sie nicht selbst, dass Sie uns die Sache leichter machen würden, wenn Sie das täten?« Nachdem er auf diese geschickte Weise möglich gemacht hatte, Oskar und Lucilla zu trennen und Zeit zu gewinnen, seinen Bruder zu beruhigen und wieder aufzurichten, bevor er sie wiedersehe, öffnete Nugent die Tür, um mich und Lucilla hinauszulassen. Wir ließen die Zwillingsbrüder allein in dem bescheidenen kleinen Zimmer, welches Zeuge einer Szene gewesen war, die uns allen unvergesslich blieb, nicht nur wegen des Interesses, das sie im Augenblick für uns hatte, sondern auch wegen der Folgen, die sich in Zukunft daran knüpfen sollten. Eine halbe Stunde später waren wir alle im Pfarrhause versammelt. Unsere bis zu diesem Augenblick vertagte Beratung führte, abgesehen von einem einzigen kleinen, von mir ausgegangenen Vorschlag, zu nichts. In Wahrheit reduzierte sich dieselbe auf eine von Herrn Finch gehaltene Rede. Der Gegenstand derselben war die Geltendmachung der Würde des Herrn Finch. Ich erlaube mir hier, da mir wichtigere Dinge obliegen, die Rede des ehrwürdigen Finch nach dem Maße seiner Gestalt zu behandeln. Der ehrwürdige Finch erhob sich und sagte, er protestiere dagegen, dass man ihm eine Bestellung auf einer Karte anstatt in einem angemessenen Billet habe zugehen lassen, dass man ihm zugemutet habe, sich sofort in Browndown einzustellen, dass er anstatt der Erste der Letzte gewesen sei, den man von der exaltierten und absurden Auffassung des Falles seines armen Kindes durch Herrn Nugent Dubourg unterrichtet habe. Er sei nicht damit einverstanden, dass man sich an einen deutschen Arzt, also jedenfalls einen unbekannten Ausländer und möglicherweise einen Quacksalber wende und damit den britischen Ärzten einen Makel anhefte, ganz abgesehen von den großen Kosten, die man sich dadurch aufbürde. Er sei endlich gegen den ganzen Vorschlag des Herrn Nugent, der eine Auflehnung gegen die Fügungen einer allweisen Vorsehung entsprungen, eine Verwirrung des Gemüts seiner Tochter zur Folge habe, eines Gemüts, das sich unter meinem Einfluss in einem Zustande christlicher Ergebung befand, das aber unter Ihrem Einfluss, Herr Dubourg, in einen Zustand ungläubiger Empörung versetzt worden ist. Nach diesen Schlussbemerkungen setzte sich der ehrwürdige Finch in Erwartung einer Antwort schweigend nieder. Es folgte aber merkwürdigerweise, was ich zur Nachahmung in einigen Parlamenten empfehlen möchte, keine Antwort. Herr Nugent erhob sich, nein, er blieb sitzen und erklärte, jede Beteiligung an den Verhandlungen ablehnen zu müssen. Er sei gern bereit zu warten, bis der Ausgang die Mittel, welche er anzuwenden vorgeschlagen habe, gerechtfertigt haben werde. Übrigens fühle er sich in seinem Gewissen vollständig beruhigt und werde sich Fräulein Finchs Entscheidungen unbedingt fügen. Herr Finch würde sich wohl nicht so leichten Kaufs haben abfinden lassen, wenn nicht ein besonderer Umstand obgewaltet hätte. Ich habe es bereits als einen Ausfluss des eigentümlichen Zwangs, welchen Lucilla auf Nugent übte, erwähnt, dass ihr Vater denselben in ihrer Gegenwart immer ohne Mühe zum Schweigen bringen konnte. Sie war auch dieses Mal anwesend und Herr Finch profitierte von diesem Umstande. Oscar, der sich hinter seinem Bruder versteckt hielt, befolgte Nugents Beispiel. Die Entscheidung der zu beratenden Angelegenheit bleibe Lucilla allein überlassen. Er habe keine eigene Meinung über die Sache. Lucilla selbst, welche demnächst zu einer Äußerung veranlasst wurde, hatte nur eine Antwort zu geben. Wenn ihr ganzes Vermögen bei dem Versuch, ihre Sehkraft wiederzuerlangen, aufgewendet werden müsste, werde sie mit Freuden dieses Opfer bringen. Bei allem gebührenden Respekt vor ihrem Vater wagte sie doch zu glauben, dass er so wenig wie sonst jemand, der sich im Besitz seiner Sehkraft befinde, ihre Gefühle bei der gegenwärtigen Sachlage ganz verstehen könne. Sie bitte Herrn Nugent Dubourg inständigst, ohne Verzug den deutschen Arzt nach Dymchurch zu bringen. Frau Finch, an welche nun die Reihe kam, sprach, nachdem sie ein paar Minuten nach ihrem Schnupftuch gesucht hatte. Sie erklärte sich nicht anmaßen zu wollen, anderer Ansicht zu sein als ihr Gatte, der nach ihrer Erfahrung noch immer bei allen Gelegenheiten recht gehabt habe. Sollte aber der deutsche Arzt kommen, so möchte sie denselben, wenn Herr Finch nichts dagegen habe, sehr gern, womöglich umsonst, über Babys Augen konsultieren. Frau Finch war eben dabei, näher auseinanderzusetzen, dass in diesem Augenblick, so viel sie sehen könne, Babys Augen glücklicherweise ganz in Ordnung seien und dass sie nur wünsche, die Meinung eines kundigen Arztes für den möglichen Fall eines künftigen Augenleidens des Kindes zu vernehmen, als sie von Herrn Finch zur Ordnung gerufen wurde. Der ehrwürdige Herr forderte gleichzeitig Madame Pratolungo auf, die Debatte durch den offenen Ausdruck ihrer eigenen Ansicht zu schließen. Madame Pratolungo bemerkte demgemäß schließlich, dass die Frage der Konsultation des deutschen Arztes nach der Äußerung von Fräulein Finch sich jedem Meinungsausspruch von Seiten einer anderen Person entziehe. Dass sie daher proponiere, über die Konsultation hinaus die Ergebnisse, welche dieselbe zur Folge haben möchte, ins Auge zu fassen, dass sie in Bezug auf diese möglichen Folgen eine sehr entschiedene Ansicht habe, welche sie offen auszusprechen sich erlauben wolle. Nach ihrer Ansicht könnte die proponierte Untersuchung in Betreff der etwa vorhandenen Aussichten, die Sehkraft Fräulein Finchs wiederherzustellen, viel zu ernste Folgen nach sich ziehen, als dass man dieselbe der Entscheidung eines einzelnen Mannes und wäre derselbe noch so geschickt und noch so berühmt anvertrauen dürfe. Dieser Ansicht gemäß erlaube sie sich vorzuschlagen, erstens, dass ein ausgezeichneter englischer Augenarzt zu der Konsultation des deutschen Augenarztes hinzugezogen werde, zweitens, dass eine genaue Darlegung der Ansicht, über welche sie sich etwa einigen möchten, den hier Versammelten vorgelegt und von diesen diskutiert werden möge, bevor irgendeine entscheidende Maßregel getroffen werde, und endlich drittens, dass dieser Vorschlag der Versammlung in Form einer Resolution vorgelegt und sofort, falls es erforderlich sein sollte, zur Abstimmung gebracht werden möge. Die vorstehende Resolution wurde alsbald zur Abstimmung gebracht und mit der Majorität der von 4-2 Stimmen angenommen. Mit Ja stimmten Fräulein Finch, Herr Nugent Dubourg, Herr Oscar Dubourg, Madame Pratolungo. Mit Nein stimmten Herr Finch aufgrund der bedeutenden Kosten und Frau Finch, weil Herr Finch Nein gesagt habe. Die Debatte wurde bis zu einem später anzuberaumenden Tage vertagt. Am nächsten Morgen reiste Nugent Dubourg mit dem ersten Zuge nach London. Als wir beim zweiten Frühstück saßen, traf das folgende Telegramm von ihm ein. »Ich habe meinen Freund gesehen, er stellt sich uns zur Verfügung. Er ist auch bereit, mit jedem englischen Augenarzt, den wir wählen werden, zu konsultieren. Ich will mich eben aufmachen, den Mann zu finden. Weiteres melde ich noch heute telegrafisch.« Das zweite Telegramm traf abends ein und lautete wie folgt. »Alles in Ordnung. Der deutsche und der englische Augenarzt verlassen London mit mir mit dem um 12.40 Uhr Minuten von hier abgehenden Zuge.« Nachdem ich dieses Telegramm Lucilla vorgelesen hatte, schickte ich es Oscar nach Brown Down. Ich brauche dem Leser wohl nicht zu sagen, wie er und wie wir die folgende Nacht zubrachten. Ende von Abschnitt 10, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 22. Dezember 2023.